Dann kommt der Polenkrieg. Boleslaw hat die Heeresfolge gegen Italien verweigert und wollte auch die Böhmen davon abhalten. Zur Vergeltung lässt der Kaiser 3 Heere gegen die Polen vorgehen. Ein sächsisches, ein kaiserliches, ein bayerisch-böhmisches. Er selbst kommt über die Oder, aber die Flügelheere, besonders das sächsische, versagen. Es wird ein schwerer Rückzug durch das Sumpf- und Waldland und mit Mühe erwehrt sich Meißen der vorgeprallten Reiterscharen des polnischen Herzogssohnes Mieszko. Der Kaiser erneuert mit großen Vorbereitungen 1017 den Krieg. Er ist mit Stefan von Ungarn, ja mit dem Großfürsten von Kiew, verbündet. Aber wieder scheitert man hinter Glogau. Das Heer muss durch Böhmen zurück, die Polen aber plündern über die Elbe hinweg die sächsischen Grenzlande. Heinrichs größte militärische Unternehmung ist, wohl auch an der Unwegsamkeit des Landes, gescheitert. Man muss mit den Polen im Frühjahr 1018 Frieden machen. Boleslaw behält die beiden Marken, wahrscheinlich wohl als deutsche Lehen. Die enttäuschten Liutizen aber verjagen die Bischöfe wieder, doch bleibt das Bündnis mit ihnen bestehen. In seinem Alter kommt der Kaiser nun in den Bann der Reformen von Cluny, die durch Abt Odilo 994 bis 1048 noch schärfer gegen Priesterehe und Simonie, das ist käufliche Erwerbung geistlicher Würden, und für die unbedingte Autorität des Papstes gestimmt sind. Hier sehen wir nun den Ludolfinger, der sich bisher als einen der klügsten Politiker erwiesen, versagen. Er sieht nicht die Gefahren, die von diesem Stifte her dem deutschen Königtum drohen können. Geblendet von der Idee der Reinheit der Kirche und des päpstlichen Oberhirtenamtes kommt er in einen Gegensatz zum deutschen Episkopat, der seit Otto so stark im Weltlichen verwurzelt ist und von Heinrich selbst durch zahlreiche Grafschaftsverleihungen für die Reichsverwaltung herangezogen wurde. Die Verbindung mit Italien wird inniger, denn der Papst muss wieder bei den frommen Deutschen Hilfe suchen. Benedikt VIII. Hat erfolglos die Byzantiner bekriegt, im Bunde mit dem Langobarden Melus aus Bari und nordmannischen Rittern, die damals zum ersten Mal in italienisches Schicksal eingreifen. Der Kaiser soll helfen. Das Fest der Einweihung der Bamberger Stephanskirche 1020 ist der Auftakt für den neuen Römerzug. Melus soll als Lehensträger des Kaisers Herzog von Apulien werden. Aber der tüchtige Haudegen stirbt noch im selben Jahre in Bamberg. Im Spätherbst 1021 geht Heinrich mit starken Kräften über die Alpen. Er selbst zieht entlang der Adriatischen Küste. Durch Kampanien kommt Pilgrim von Köln und der Patriarch Poppo von Aquileia. Um die Festung Troja ballt sich der Krieg gegen die Byzantiner zusammen. Erst nach einem Vierteljahr ergibt sich das Bollwerk, das den Weg nach Apulien sperrt. Heinrich stellt in Mittel- und Unteritalien den alten Machtzustand her. Die imperialistische Politik Otto II. Erneuert er nicht. So kann er zufrieden heimkehren. Aber nun kommt sein Irrtum. Er will die Weltfluchtsidee von Cluny in Deutschland gegen die deutsche Kirche durchsetzen. Die hält am Wesen der ottonischen Verfassung fester als der Kaiser, der ihr Hüter sein müsste. Heinrich stellt in den Klöstern die strenge Zucht her. Viele Mönche entlaufen. In Corvey müssen 17, die sich weigern, verhaftet werden. Auch für das Ansehen des Papstes als Oberhaupt der deutschen Kirche tritt er gegen den Willen seiner Kirchenfürsten ein, nicht bedenkend, dass der Klerus, der jetzt noch treu hinter ihm steht, in dem Augenblick ein päpstlicher Beamtenkörper werden muss, wo ihm durch den Kaiser die restlose Unterwerfung unter die römische Kurie aufgezwungen wird. Der letzte Ludolfinger versteht den Ruf nicht, der von seinen treuen Kirchenfürsten an ihn ergeht. Eines Tages wird darum der deutsche Klerus ein internationaler Romhöriger sein, und die ottonische Verfassung ist von da ab nur noch ein Fluch für das Reich. Denn die Kurie macht dann unter der Maske rein kirchlicher Auftragserteilung den Staat ihren Interessen dienstbar. Heinrich trägt in seiner cluniazensischen Begeisterung an dem späteren Unheil schwere Mitschuld. Eine deutsche Synode löst die Ehe des Grafen Hammerstein als unkanonisch auf. Die verzweifelte Frau sucht die Hilfe des Papstes, der ihr Recht gibt, begierig seine Autorität bei der deutschen Kirche durchzusetzen. Der energische Aribo von Mainz, ein Gegner der Cluniazenser, beruft 1023 eine deutsche Synode nach Seligenstadt, die beschließt, dass niemand das Recht habe, sich an den Papst zu wenden, bevor er die daheim verhängte Kirchenstrafe abgebüßt habe. Obwohl der Kaiser zunächst den Spruch der ersten Synode gebilligt und selbst die Burg des Hammersteiners gebrochen hatte, bietet er nun seine ganze Fingerfertigkeit auf, zugunsten des Papstes ein allgemeines Konzil durchzusetzen. Aber der aufrechte Aribo will sich nicht der päpstlichen Zurechtweisung fügen. Am 14. Mai 1024 bestätigt ein Nationalkonzil von Höchst, dem nur der Erzbischof von Köln fernbleibt, die Beschlüsse von Seligenstadt. Indes, noch bevor der Kaiser dazu kommt, gegen sein wahres Interesse die tapfere Reichskirche zum Gehorsam gegen den Papst zu zwingen, löst sich der Zwist durch das Eingreifen dessen, der allen Streit dieser Erde trennt. Der Papst und bald nach ihm auch der Kaiser sterben. Der Kaiser am 13. Juli 1024. In Rom folgt ein weltlicher Papst und in Deutschland wird man bei der Neuwahl dafür sorgen, dass nicht wieder ein heiliger König den Thron besteigt. So trüben die letzten Jahre das Bild eines Herrschers, der für den Frieden im Innern, für die Macht nach außen so beharrlich gekämpft und auch das kaiserliche Ansehen wiederhergestellt hat. Das ottonische System stützte er durch Einsetzung der Bischöfe und Reichsäbte, die er zumeist seiner Kanzlei entnahm. Er zog die Reichskirche stark zu Leistungen heran. Die Erwerbung Burgunds hat er vorbereitet, an der Ostgrenze ist er energisch aufgetreten. Die Grenze seines Wesens liegt im Versagen gegenüber Rom. Ohne den Beinamen der Heilige hätte er mehr für Deutschland bedeutet. Mit Heinrich II. Endet das stolze Haus der Ludolfinger. Seine fromme Ehe mit Kunigunde blieb kinderlos.